Einleitung. Wirtschaftsgeschichte hautnah. Unsere Treffen mit René Benko. Unser erstes Treffen hat gleich alles, was René Benko und sein Unternehmen Signa ausmachen. Den Wunsch, sich zu verstecken und gleichzeitig zu gefallen. Ambition bis zur Großmannssucht und Gier, über die sich österreichischer Charme wie eine Kaschmirdecke legt. Der Eingang zur Schweizer Signa-Dependance in der Bärengasse 29 liegt unauffällig am Rande der Züricher Altstadt. Ein kleiner Privatlift fährt uns ferngesteuert nach oben, nachdem wir uns an der Klingel zu erkennen gegeben haben. Wir treten ein in eine andere Welt mit tiefschwarzen, glänzenden Oberflächen, spektakulären Blumengestecken und einem Blick, der über den Zürichsee bis zu den Glarner Alpen reicht, die im November 2019 den ersten Schnee tragen. Es riecht nach Blumen, einem sanften Parfum und vor allem nach Geld. Der Herbst 2019 wird sich später als der Höhepunkt von René Benkos Aufstieg zum Eigentümer des größten privat geführten europäischen Immobilienkonzerns entpuppen, eines prächtig wachsenden Konglomerats aus herausragenden Gebäuden wie dem Chrysler Building, dem Berliner KDW und bald auch dem Elbtower nebst Handelsgeschäften, die von deutschen Karstadt und Kaufhof über die Schweizer Kette Globus bis hin zum Luxusgeschäft Ala Oberpollinger oder Alsterhaus reichen. Von da an geht es erst unmerklich und am Ende ganz rasant bergab, bis zur Pleite und zu staatsanwaltlichen Ermittlungen, die durchaus in Gefängnisstrafen münden könnten. Aber davon wissen weder wir noch René Benko zu diesem Zeitpunkt. Stattdessen herrscht bei der Signa allergrößte Zuversicht. Gerade hat Benko dem kanadischen Unternehmen Hudson Bay die Kaufhofkette geschickt abgeluchst und damit einen seit Jahrzehnten herumgeisternden Traum aller Händler real werden lassen. Eine einzige konkurrenzlose deutsche Warenhauskette, die Fusion von Karstadt und Kaufhof. Benko überlässt seinem Handelsexperten Dieter Berninghaus weitgehend die Präsentation, mit der die beiden Geschichte schreiben wollen. Ja, klar, in den Häusern werde weiter Ware verkauft, von Kleidung bis zu Töpfen. Aber genauso Reisen und Finanzgeschäfte, das sei schließlich keine Rocket Science, sagt Benko. Natürlich werde es alles auch online geben. Und ja, die Parkhäuser in deutschen Innenstädten seien noch unterentwickelt, darum werde man sich auch kümmern. Außerdem, keine Frage, die Warenhäuser würden zu Logistikzentren für viele Lieferdienste. Man traut sich, schreiben wir 2019 im Manager-Magazin, nicht weniger zu als das Comeback der Innenstädte. René Benko, ein rundlicher kleiner Mann mit wachen braunen Augen, sitzt derweil auf der Ledercouch, ergänzt hin und wieder und wirkt seinen Gästen ganz zugewandt. Ein freundlicher Mensch. Ein Mensch, dem andere Menschen schnell vertrauen, vor allem sehr reiche. Als wir uns verabschieden, stellt Benko uns noch schnell Ernst Tanner vor, der gerade aus dem Fahrstuhl kommt. Einer der vermögendsten Schweizer. Lange der hoch erfolgreiche Boss der Schokoladenmarke Lindt und Sprüngli und einer der prominentesten Akteure der Schweizer Wirtschaft. Auch Ernst Tanner vertraut Benko, er hat knapp 200 Millionen Franken in die Signa investiert. So wie viele andere reiche Unternehmer, von der Beraterlegende Roland Berger über den Spediteur Klaus-Michael Kühne bis hin zu Robert Peugeot, dem Autodynasten. So wie Versicherungen und Stiftungen und Pensionskassen ihre Millionen und Milliarden den scheinbar goldenen Händen des Gründers anvertrauen. Nach diesem Spätnovembertag werden wir René Benko noch mehrmals treffen. Kaum ein Unternehmer bietet so viel Stoff für Geschichten wie er. Spektakuläres Wachstum, genauso wie später den Fall ins Bodenlose. Für das Manager-Magazin, für das wir nach Stationen beim Spiegel und Handelsblatt seit vielen Jahren arbeiten, ist das heiße Ware, zumal sich sehr bald die Krisenfälle in seinem Reich häufen. Einmal ging ein Feueralarm während des Gesprächs los, ganz passend zur kritischen Situation im von Corona geprägten Jahr 2020, wie wir fanden. Ein andermal erklärte er uns im Interview, es sei viel Inkompetenz, Polemik und Neid unterwegs, als wir ihn mit den Risiken seines Geschäftsmodells im Oktober 2021 konfrontierten. Und bei unserem bisher letzten Treffen im Mai 2023 in seinem Heimatort Innsbruck, als die Banken schon kein Geld mehr gaben, erklärte er uns, wie er sein Geschäft wieder auf eine solide Basis stellen wolle. Es kam anders. Die Pleite der Signa hat Geld ihrer Investoren vernichtet, auch das von Ernst Tanner, genauso wie Steuergelder von bald 1 Milliarde Euro. Gläubiger bleiben auf ihren Forderungen sitzen. Benko hat einige Kaufhausruinen in den Innenstädten hinterlassen und vor sich hin bröckelnde Rohbauten. Mit der Pleite wurden tausende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeitslos und die deutsche Immobilienkrise vertiefte die Signa zu einem Abgrund. René Benko hat Großes erschaffen und dann vieles davon wieder vernichtet. Auf der Strecke blieben solides Wirtschaften und Vertrauen in die Solidität des Immobiliengeschäfts. Auch wenn die betriebswirtschaftliche und juristische Aufarbeitung noch Jahre dauern wird und es als wahrscheinlich gilt, dass Benko sich vor Gericht wird verantworten müssen, so hat er das Luftschloss namens Signa doch nicht allein errichtet. Er fand bereitwillig Geldgeber, darunter vermögende Privatleute, Bankmanager und Versicherungsleute, Stiftungsmanager und arabische Scheichs. Benko lud auf seine Yacht Roma oder sein Anwesen hoch über dem Gardasee ein oder er flog schnell mit seinem Privatflugzeug nach Dubai oder Abu Dhabi, nach Hamburg oder Wien und all die Wirtschaftsexperten gaben ihm bereitwillig Kapital. Anscheinend ohne, dass sie sein Geschäftsmodell wirklich überprüften. Genauso wie Wirtschaftsprüfer und Immobiliengutachter ihre Rollen im Illusionstheater des österreichischen Unternehmers spielten. Auch die Gesetzgeber in Deutschland und Österreich, die Lücken ließen, durch die der findige Aufsteiger durchschlüpfte, tragen eine Teilschuld. Letztlich könnte René Benko eine Roman- oder Filmfigur darstellen. Moderner als Thomas Manns Felix Krull, raffinierter und fleißiger auch. Ein Wolf auf Wien. Anders als ihn Leonardo DiCaprio als Banker an der Wall Street verkörperte, aber genauso hungrig. Einer, der mit seinem Charme und seinem Talent die Menschen bezirzte und sich dabei deren Gier und deren Angst vor einer verpassten Geschäftschance zunutze machte. Dieses Hörbuch handelt von Europas größter Immobilienpleite. Es erzählt, wie René Benko einen Palast aus Träumen erbaute, warum er wirklich einstürzte und was nun aus den Trümmern werden wird. Wer mag, kann es als Lehrstück lesen. Er lernt dabei viel über das Wesen des Kapitalismus und das seiner reichsten Vertreter.